Seele verstellt, manipuliert von die Etablierten dieser Welt. Vergessen sind vergangene Tage, tun geschwiegen und verbannt. Jahrzehnte der Hetze an sie fest in ihrer Hand. Und du weißt, was die Wahrheit ist. Dafür zu kämpfen ist deine Pflicht. Kompromisse gibt es für dich nicht. Du bist ein Völkischer Sozialist. Was die Wahrheit ist, dafür.